Hallo? Hallo? Ist da wer? So etwa können sich Nutzer fühlen, wenn sie bei Facebook, Twitter und Co. etwas melden. Auch dann, wenn es eindeutig falsch, rechtswidrig und volksverhetzend ist, reagieren die Plattformen oft viel zu langsam. Es gibt in den meisten Fällen keine Rückmeldung und transparent ist an dem Vorgehen schon gar nichts. Menschenverachtende Inhalte, Hass- und Gewaltandrohungen sind hier die eine Kategorie. Diese in den Griff zu bekommen, das kann nur Facebook schaffen, indem es, wenn so etwas gemeldet wird, die vorhandenen Nutzerdaten konserviert und bei einem Auskunftsersuchen den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung stellt. Und natürlich muss es auch die, in manchen Fällen schwierige Entscheidung treffen, was auf seiner Plattform sein darf und was nicht. Anders aber ist es bei Falschbehauptungen. Was wahr ist, was falsch ist, das kann und das sollte Facebook nicht selbst klären. Denn, das hat sich bei dem Unternehmen immer wieder gezeigt, seine Herangehensweise ist die einer technischen Lösung für Probleme und die funktioniert meistens nicht. Insofern ist es klug, wenn jetzt eine journalistisch arbeitende Institution sich um die Wahrheitsfindung bemüht und Fakten checkt. Und es ist auch klug, wenn Facebook falsche Inhalte dann markiert. Doch die eigentliche Arbeit, sie sollen nun die Journalisten von Korrektiv übernehmen, gut beleumundete Rechercheure. Für sie ist das Vorhaben durchaus brisant. Sie werden zum Dienstleister für Facebook, aber damit nicht automatisch zum Dienstleister der Demokratie. Zwar soll kein Geld fließen, heißt es, aber noch ist nicht einmal klar, ob Korrektiv seine Prüfungsergebnisse überhaupt auch auf anderem Wege der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen wird, als über eben Markierungen von Fake News in Facebook. Das aber wäre viel zu wenig, denn das, was auf Facebook erstunken und erlogen ist, ist auch auf Twitter, Google+ und in Foren unwahr, manchmal sogar in Zeitungen und anderen Presseveröffentlichungen. Öffentlich zu dokumentieren, was gelogen ist, was wahr, was halbwahr ist, von wem und wie behauptet wurde, das muss das Ziel einer solchen Initiative sein. Und nicht einfach nur für ein milliardenschweres Unternehmen, deren private Plattform von etwas Dreck zu säubern, der das Image beschädigt. Doch bis dahin scheint es noch ein weiter Weg zu sein, weshalb man auch Korrektiv, die mit einer offensichtlich unfertigen Zusammenarbeit an die Öffentlichkeit getreten sind, fragen muss: Hallo, ist da wer?